Das Album selber repräsentiert halt Turn-Up, Party, Drogen, MDMA, Heroin, Kokain, Alkohol. Auf jeden Fall mit Partys und so ist auf jeden Fall etwas sehr Nices. Nice. Was natürlich auch den allen Leuten, die Sendung sehen, zu empfehlen ist. Ich gebe mal kurz in die Regie ab zu Martin. Er gibt uns mal ein erstes Feedback. Ich kann zwar nicht tanzen, doch ich kann jetzt sein Gefliegen. Spürst du mal den Groove nicht, dann versuche sehend auf diesem Weg. Wenn es auf Krise steht und du dein Leben nie lebst, dann musst du vieles nehmen und einfach fliegen gehen. Ich kann zwar nicht lachen, doch ich kann jetzt ein Gefliegen gehen. Wenn du mal den Witz nicht verstehst, dann versuch's auf diesem Weg. Erst durch die Quantität wird es sehr angenehm. Der Geist wird angeregt und kann dann fliegen gehen. Leichte Kopfschmerzen, doch ich schlug in der Antibiotika. Spül sie mit billigen Wein runter und werd zum Komiker. Bevor es in die Stadt geht, trink ich 2-3 Bier. Und auf dem Weg zur Bahn bin ich schon bei Nummer 4. Wir treffen uns beim Mc's Essen, jeder einen Cheesy. Der Erste macht schon Stress, doch Junge, bleib mal easy. Zum Zeichen unserer Friedfertigkeit rauchen wir die Pfeife. Und irgendwie geht's dem Ersten von uns dadurch schon scheiße. High vom Gras und die Knie weich und leichte Übelkeit. Doch wir werden nicht aufhören, sondern es übertreiben. Also in die Bar, ich gebe ein Tequila aus. Und trotz schiefem Blick fällt mir eine Senorita auf. Mi amor, mores gam, te amo. Eres guapa, esta blusa, te cuida muy bien. Während ich sie so bequatsche, hat sie nur ne Frage. Senor, bailamos. Doch ich sage, ich kann zwar nicht tanzen, doch ich kann jetzt ein Gefliegen gehen. Spürst du mal den Groove nicht, dann versuche sehend auf diesem Weg. Wenn es auf Krise steht und du dein Leben nie lebst, dann musst du vieles nehmen und einfach fliegen gehen. Ich kann zwar nicht lachen, doch ich kann jetzt ein Gefliegen gehen. Wenn du mal den Witz nicht verstehst, dann versuch's auf diesem Weg. Erst durch die Quantität wird es sehr angenehm. Der Geist wird angeregt und kann dann fliegen gehen. Die Senorita heißt, wie soll es anders sein? Esmeralda und ich lade sie gerne ein. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Sie trinkt kein Alkohol, doch ihre Augenfarbe ist kaum zu sehen, denn sie ist auf Ecstasy. Doch ich soll Nachschub holen, sie steht auf Radikales. Da wäre zu empfehlen, Methylamphetamin. Ich leg uns eine Line. Freut sich, dass ihr Boy noch am Leben ist. Meine Zunge und der Gaumen wird taub. Das Feeling im Kopf ist atemberaubend. Alle sind down und wollen nach Haus. Doch Esmeralda und ich suchen den Sound. Ich staune nicht schlecht, wie viel sie verträgt, weil sie uns nämlich immer wieder eine Line hüllt. Der Türsteher meinte, ich wäre überdreht. Plötzlich fange ich an, der Tour zu sehen. Der Club liegt wohl in Fledermausland. Ich sitz unterm Tisch, während jeder hier tanzt. Und irgendjemand ruft wohl den Krankenwagen an. Während ich nüchtern werd, hält mir Esra die Hand. Ich kann zwar nicht tanzen, doch ich kann jetzt ein Gefliegen gehen. Spürst du mal den Groove nicht, dann versuche sehend auf diesem Weg. Wenn es auf Krise steht und du dein Leben nie lebst, dann musst du vieles nehmen und einfach fliegen gehen. Drugs and Rape Sluts. Crystal Meth ziehen und irgendwie so ein Gangbang machen. Erst durch die Quantität wird es sehr angenehm. Der Geist wird angeregt